Democracy, nach dem gleichnamigen Theaterstück von Michael Frayn. Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet. Ich gebe das Ergebnis der Zählung der Stimmen bekannt. Gesamtzahl der abgegebenen Stimmkarten 495. Zahl der auf Ja lautenden Stimmkarten 251. Ich stelle daher fest, dass der vom Herrn Bundespräsidenten vorgeschlagene Abgeordnete Brandt die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt hat. Ich frage den Abgeordneten Brandt, nehmen Sie die Wahl an? Und für einen Augenblick schien die Zeit selbst den Atem anzuhalten. Vor unseren Augen veränderte sich die Welt. Ein linker Bundeskanzler nach fast 40 Jahren. 12 Jahre Hitler, 4 Jahre Besatzungszeit, 20 Jahre Konservativismus und Kalter Krieg. Und auf einmal die Hoffnung auf Bewegung in Europa. 11.20 Uhr, am 21. Oktober 1969. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Glückwünsche, Tränen. Willy Brandt hatte es endlich geschafft. Und du warst dabei. Auf der Besuchergalerie des Bundestags. Hab sogar eine Träne verdrückt, muss ich zugeben. Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen. Und auch ein bisschen stolz. Fast 40 Jahre sind vergangen, seit ein Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zuletzt dieses hohe Amt ausgeübt hat. Jahre, in denen unsere große Partei... Aber das Verrückteste ist das mit dir. Wir können es hier noch gar nicht fassen. Geht mir selbst so. Gegründet vor genau einem Jahrhundert von einem armen Drechsler in Leipzig, um den Unterdrückten Kraft und Hoffnung zu verleihen, vom Nazi-Terror zerschlagen wurde. Niemand kann bezweifeln, was in den vergangenen Jahren in diesem Land von Menschen aller Parteien und Überzeugungen geleistet worden ist. Aber erst am heutigen Tag ist der Krieg, den Hitler gegen die Völker Europas und gegen so viele unserer Landsleute führte, endgültig verloren. Endlich haben wir die Chance, ein Deutschland zu gestalten, wie es sich der einfache Leipziger Arbeiter vor 100 Jahren erträumte. Ein Vaterland der Liebe und Gerechtigkeit. Willy Brandt wird Kanzler und 3 Wochen später holen sie dich an seine Seite. Imke, Horst Imke, Kanzleramtsminister, ich schmeiß das Büro für Willy. Wir müssen Schwung in den Laden bringen. Danke, Uli, sehr freundlich. Hier rüber bitte auf den Schreibtisch. Mhm. Bitte nicht dort, Herr Bauhaus. Nicht auf den Schreibtisch. Ja, schön, dass das so auf die Schnelle ging, Herr Guillaume. Ja. Wir brauchen hier frisches Blut. Nicht nur Akademiker wie mich, die Politik nur an der Uni studiert haben. Hier rüber, Uli, hör doch nicht auf Reinhard. Ja. Wir brauchen Jungs von der Basis, kommunikationsfreudige Typen. Die Kollegen in Frankfurt meinen, Sie sind genau der Richtige für uns. Starke Arbeit dort unten, rund um die Uhr da. Außerdem habe ich gehört, Sie haben eine klare Meinung zu unseren jungen Freunden auf der Linken. Die ganzen idealistischen jungen Menschen, die uns gerade an die Macht gebracht haben. Ich nehme an, Sie bezeichnen sie als... Naja. Arschlöcher? Arschlöcher. Genau, Sie haben den Job. Der Schlüssel für die Hausbau, Uli, zu deinen treuen Händen. Kanzleramt, Referent für Gewerkschaftsfragen, Arbeitsbeginn 1. Januar, okay? Kanzleramt? Sie meinen mit Willi? Abteilung 3, Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik, BAT 2a. In Ordnung? Ja, Herr Imke, ich nehme das Angebot an. Mischa Wolf lässt dir herzlich gratulieren. Das ist die Krönung seiner Laufbahn. Einer von uns im Bundeskanzleramt. Wenn nur Mischa zufrieden ist. Mehr will ich ja nicht. Könnten Sie gerade mal einen Moment reinkommen, Herr Guillaume? Wir müssen über ein, zwei Dinge reden. Auch noch persönliche Begrüßung durch den Boss? Der Verfassungsschutz hat ein paar Fragen. Sie haben die DDR vor 13 Jahren verlassen. Ihre Laufbahn im Westen wurde genauestens überprüft. Keine Begrüßungsansprache, ein Verhör. Tätigkeit als freier Fotograf, Kopierladen, Parteiarbeit. Klingt alles in Ordnung. Gibt aber viele offene Fragen, was Sie vor Ihrer Ausreise in Ost-Berlin gemacht haben. Da hatte ich drauf gewartet. Aber so aus heiterem Himmel, Schock fürs Leben. 2 volle Stunden geht das so. Wo? Wann? Wer? Herr Imke, aus der DDR zu fliehen, heißt sein ganzes früheres Leben hinter sich lassen. Schließlich musste ich leider die Geduld verlieren. Wohnung, Freunde, Familie. Für immer. Und dann müssen Sie bei Null anfangen. Als absoluter Niemand. Ihnen ist das erspart geblieben, wenn ich das mal so sagen darf. Sie haben ja gar keine Vorstellung davon, was das heißt. Aber jetzt erst kommt das Bitterste an der ganzen Sache. Den Rest Ihres Lebens schlagen Ihnen in Ihrer neuen Heimat Misstrauen und Verdächtigung entgegen. 13 Jahre bin ich jetzt hier. Die letzten 9 habe ich Tag und Nacht für die Partei geschuftet. Und so weiter und so weiter. Hatte selbst ein Kloß im Hals. Und schließlich... Tut mir leid, musste Ihnen etwas die Daumenschrauben anlegen. Ich habe übrigens selbst bei Ihrem alten Boss in Frankfurt nachgehakt. Der legt die Hand für Sie ins Feuer. Also lassen Sie uns nicht länger gegenseitig unsere Zeit verschwenden, was, Günther? Auf geht's. Jetzt ist er natürlich ein Freund fürs Leben. Ich muss Mischa ans Bild setzen. Und du mich. Also, wie ist es denn so im Palais Schaumburg? Dein Büro liegt direkt über seinem. Hörst du was von ihm? Kein Ton. Ohr am Boden? Nichts. Er arbeitet absolut ruhig. Und wenn ich die Treppe runterkomme... Herr Guillaume? Günther. Sagen Sie doch Günther zu mir. Eingerichtet dort oben, Herr Guillaume? Wie die Made im Speck. Danke der Nachfrage, Reinhard. Dr. Reinhard Wilke. Mein unmittelbarer Vorgesetzter. Der Drache vor Willis Tür. Kann ich ihm behilflich sein, Reinhard? Akten ablegen, kopieren, die Blumen gießen? Nein, danke, Herr Guillaume. Dafür gibt es Sekretärinnen. Bisschen zusätzliche Arbeitskraft schadet nie. Bin mir für nichts zu schade. Ich bin mir sicher, Sie haben oben genug zu tun. Bin halt kein Prof oder Doktor so und so, wie die anderen hier. Ich guck mal in der Baracke vorbei. Soll ich was mitnehmen? Akten, Papiere? Dafür gibt es Boten, Herr Guillaume. Ich krieg ihn schon noch. Bloß nichts überstürzen. 13 Jahre haben wir gewartet. Auf ein paar Wochen mehr kommt es nicht an. Dein Herr Guillaume. Guter Mann, genau was wir brauchen. Och, alle hier in der Abteilung halten ihn für eine höchst seltsame Ernennung. Reinhard, wir brauchen jemand aus einer ganz anderen Ecke. Du bist Jurist, ich bin Professor. Wenn man uns schüttelt, rieselt der Staub. Aber diese erbärmliche Figur hat weder eine Ausbildung noch irgendwelche Berufserfahrung. Er ist gelernter Fotograf. Würden wir also mal ein Knipsbild vom Betriebsausflug brauchen? Außerdem hat er Managementerfahrung. So, was hat er denn gemanagt? Ein Kopierladen. Och, Horst, jetzt hör aber auf. Die Zeiten haben sich geändert, Reinhard. Wir müssen die ganze Gesellschaft umarmen. Fotografen, Betreiber von Kopierläden, Frauen. Dafür gibt's hier jede Menge Sekretärinnen. Und jetzt der große Tag. Und die sind noch von jeder Regierung umarmt worden. Du hast Willi kennengelernt? Ich komme die Treppe runter und lächle eifrig in die offene Tür. Soll ich ein paar Salamibrötchen holen, Reinhard? Oh, hallo, Horst. Wie sieht's denn bei dir aus? Brötchen? Herr Guillaume, wir müssen eine Regelung treffen, was das Betreten dieses Büros angeht. Und auf einmal, bevor er mich wieder rausschieben konnte... Der Kapitalismus steht am Abgrund. Herr Bundeskanzler. Willi. Und was macht er da? Kommt runter auf die Kommunisten. Und das ist? Herr Guillaume, unser Mann für die Gewerkschaftskontakte. Ach, der mir auf dem Kopf rumtanzt. Er wusste, wer ich war. Kennt jeden. Alter Politikertrick. Noch einer aus der Berlin-Mafia. Wir Berliner müssen zusammenhalten. Hier in Bonn mögen Sie uns nicht, Herr Guillaume. Genau. Nach dem Mauerbau 1961 hat keiner in Bonn einen Finger gerührt. Nur Sie haben für uns gekämpft. Das werden wir nie vergessen. Vor allem die, die von drüben kommen. Die wissen, wie es dort aussieht. Tut mir leid. Musste mit den Wölfen heulen. Kennt ihr den schon? Er erzählt gern Witze. Ostberliner kommt zur Stasi. Vor allem DDR-Witze. Mein Papagei ist verschwunden, Stasi. Wir sind hier nicht das Funkbüro, wir sind der Geheimdienst. Klar doch, ich möchte ja auch zu Protokoll geben, dass ich die politischen Ansichten des Papageien nicht teile. Warum ist die Stasi immer zu dritt? Einer kann lesen, einer kann schreiben. Und einer passt auf die beiden Intellektuellen auf. Der hat doch so einen Bart. Ich bin nicht mehr auf dem Laufenden. Schick mal ein paar aktuelle. Meine Rede, ist sie fertig getippt? Ich schicke einen Boten rüber. Das kann ich da machen. Guillaume? Günther Guillaume. Ich bin ihm aufgefallen. Also haben wir den Fuß in der Tür. Gut gemacht. Micha ist sehr zufrieden. Bin schon unterwegs. Sieht aus wie der Besitzer eines Pornoladens. Mach einen Kopierladen draus und du hast's getroffen. Ich glaube nicht, dass ich die Gesellschaft von Herrn Guillaume länger ertrage. Willi, es tut dir nicht gut, nur Akademiker und Politiker um dich zu haben. Du brauchst Kontakt mit der Basis. Einfache Leute, die dir sagen können, was der Mann auf der Straße denkt. Red mit ihm. Find raus, was die da unten denken. Er erinnert mich an eine Berliner Spezialität. Buletten. Bleischwer und sehr fettig. Such mir jemand anderen aus, ja? Ich sag dir, wie wir vorgehen werden. Hier in Bonn sind wir absolut in der Höhle des Löwen, also bloß keine Heimlichkeiten. Wir treffen uns weiter wie jetzt, ganz offen. Zwei alte Kumpels gehen Bier trinken, kann ruhig jeder sehen. Wir schieben uns nichts zu. Alle Fotos oder Kopien von Dokumenten gibst du deiner Frau. Sie ist dein Kurier. Die arme Christel. Eigentlich war es ihr Ding und ich nur der Mitläufer. Sie sitzt in der hessischen Staatskanzlei. Was will man mehr? Im Kanzleramt sitzen? Wie auch immer, alles Schriftliche an Christel. Was Micha will, ist Klatsch und Tratsch. Hintergrundinformation. Der Stallgeruch. Ihre Denkweise. Wer angesagt ist, wer nicht. Wer wem das Messer in den Rücken rammt. Kopiere und Kamera, klar? Aber vor allem, horch und guck. Auch wenn zwei Staaten in Deutschland existieren, sind sie doch füreinander nicht Ausland. Wir sind verbunden durch unsere Sprache und unsere Geschichte, unseren Glanz und unser Elend. Willi sagt immer, er will den gläsernen Staat. Da können wir ihm dabei helfen. Selbst jetzt haben wir noch gemeinsame Aufgaben und gemeinsame Verantwortung für den Frieden unter uns und in Europa. Wir haben die Einheit verloren. Und es gibt keinen Weg zurück. Aber wir müssen versuchen, den Schmerz der Teilung Schritt für Schritt zu lindern. Und wir müssen einen Schlussstrich setzen unter eine böse Vergangenheit. Deshalb wagt diese Bundesregierung das direkte Gespräch mit Moskau, mit Warschau und mit Ost-Berlin. Bezahlt er wirklich den Preis, wenn es soweit ist? Überzeugt er die Leute hier, endlich den Kopf aus dem Sand zu ziehen und zuzugeben, dass es uns gibt? Dich und mich, das andere Deutschland. Liebe Freunde, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Für alle unsere Nachbarn, im Osten wie im Westen, im Innern und nach außen. Wir müssen uns endlich aussöhnen. Können wir ihm wirklich vertrauen? Was sagt er privat, im Büro, zu seinen Mitarbeitern? Aber können wir ihnen über den Weg trauen, Horst? Bei allem, was sie auf dem Kerbholz haben. Das sind doch totale Zyniker. Was würden die Leute hier sagen, wenn sie wüssten, wie die DDR ihr Handelsdefizit mit uns ausgleicht? Wir berühren da ein hochempfindliches Thema. Herr Guillaume. Bin schon weg. Fragen wir doch ihn, er geht doch auch wählen. Also Günther, das ist etwas, von dem unsere neuen Freunde drüben im Osten aus unerfindlichen Gründen nicht wollen, dass du es erfährst. Sie brauchen etwas für den Export. Und was ist ihr einzig florierender Produktionsbereich? Die Herstellung politischer Gefangener. Also verkaufen sie uns die. Sie verhaften so viele, wie sie brauchen, und wir kaufen sie frei. So 1.000 im Jahr für 40.000 Mark pro Kopf. Und dann kassieren sie auch noch für Familienzusammenführungen. Also, was meinst du, Günther? Können wir unseren neuen Freunden trauen? Ja, nein, was sag ich? Wer gibt die Antwort, ich oder ich? Das überlasse ich ganz dir, Günther. Welchem von beiden? Offensichtlich eine schwierige Frage. Die eine Hälfte von mir will mit Ja antworten. Die andere mit Nein. Wie die Wähler in Bezug auf so gut wie alles. Habe ich dir doch gesagt, Willi. Er ist absolut repräsentativ. Verkaufen wir ihnen wirklich politische Gefangene? Kassieren wir für Familienzusammenführungen? Mach dir keinen Kopf über Verräter und Dissidenten. Was uns im Moment Sorgen macht, ist Willis Wirkung auf unsere Bürger. Im Sonderzug fuhr Willy Brandt zu dieser deutsch-deutschen Begegnung mit dem Ministerratsvorsitzenden der DDR, Willi Stoph. Sein DDR-Besuch. Der bewegendste Tag meines Lebens. Es geht gleich los, als der Sonderzug die Grenze überquert. Auf einmal ist er mitten unter uns. Der erste Bundeskanzler, der den Boden der DDR betritt. Auf einmal ist es um uns rum. Das andere Deutschland. Das Deutschland, das wir nicht anerkennen. Das Deutschland, das es gar nicht gibt. Das haben unsere Bürger noch nie gesehen. Ein Bundeskanzler, wie er leibt und lebt. So etwas war noch nie da. In jeder Stadt und in jedem Dorf entlang der Reiseroute strecken ihm die Leute die Hände entgegen, winken. Mit Tisch, mit Betttüchern. Überall bewaffnete Polizei, mit dem Befehl, Demonstrationen im Ansatz zu unterbinden. Aber sie können nichts machen. Deshalb müssen wir uns so dringend über Willi klar werden. Wir können da den Deckel nicht länger draufhalten. Das Fenster zeigte, erkannten ihn vor dem Hotel versammelte DDR-Bürger. Er kommt nach Erfurt zu dem Gipfeltreffen und sie durchbrechen die Polizeikette vor seinem Hotel. Es ist erschreckend, Günther. Willi, Willi, skandieren sie. Wir wollen Willi. Es gibt nur eine Person, die sie unter Kontrolle halten kann. Willi, Willi, rufen sie. Ans Fenster. Er kommt ans Fenster. Schaut runter auf die ihm entgegengestreckten Gesichter. Was kann er sagen, ohne Öl ins Feuer zu gießen? Stille? Eine der größten Reden seiner Laufbahn. Kein Wort. Nur diese eine kleine Geste. Diese eine typische kleine Geste. Ich kenne sie von den Kabinettssitzungen. Nur ruhig, ganz ruhig. Willi, der Friedensstifter. Eine stumme Ansprache an ein Volk, das es gar nicht gibt. Und jeder in der Menge fühlt sich angesprochen. Er, ganz persönlich. Eine einzige kleine Geste. Nur die Ruhe. Immer mit der Ruhe. Aber jeder versteht, was eigentlich gemeint ist. Geduld. Nur Geduld. Die Zeit wird kommen. Wir gehen ein enormes Risiko ein. Jedes Wort und jede Geste von Willi erhöht den Einsatz. Jedes Wort und jede Geste von uns erhöht ihn weiter. Er wird Verträge mit Moskau unterzeichnen, mit Warschau, mit uns. Aber er kriegt er sie durch den Bundestag. Er hat 12 Stimmen Mehrheit. 12, genau. Aber nur, wenn die Koalition hält. Ist ja schön und gut, wenn Willi mit der FDP eine Regierung zusammenschustert. Aber wie hält er sie bei der Stange? Die haben nur 30 Abgeordnete. Und die Hälfte davon ist strikt gegen die Ostverträge. Herbert Wehner, SPD-Fraktionsvorsitzender. 3 sichere Überläufer. Nach meinen Informationen. 3, die lieber zur CDU überlaufen, als für die Ostverträge zu stimmen. Fehlen nur noch 3 andere und die Verträge sind gegessen. Dann ist die ganze Ostpolitik nur noch Schall und Rauch. Meine Quellen sagen mir, es gibt 3 weitere zart beseitete Gemüter, die ihr Gewissen prüfen. Beziehungsweise die Höhe ihrer Angebote. Du bist dabei bei Ihnen im Zimmer? Den nehme ich gar nicht mehr wahr. Und was meint Willi? Gar nichts. Er schaut Onkel Herbert nicht an und Onkel Herbert ihn nicht. Langes Schweigen. Während der Onkel an seiner Pfeife saugt und seine wulstig feuchte Unterlippe vor- und zurückschiebt. Onkel Herbert, das sagen Sie ihm ins Gesicht? Trauen Sie sich nicht. Ein Blick in dieses Gesicht und du sagst gar nichts mehr. Das ist, wie wenn du eine Dattel beißt. Der Mund wird dir sofort trocken. Jeder Depp konnte das voraussehen. Wir hatten eine absolut stabile große Koalition. Als Juniorpartner, gekettet an eine Partei, die jede Vereinbarung mit dem Osten prinzipiell verweigert. Wir kriegen ein paar Stimmen mehr. Und was passiert? Ohne jede Rücksprache kappt unser großer Kapitän das Tau und fesselt uns an die FDP. An eine lecker alte Badewanne, die vor unseren Augen untergeht. Wir wissen doch alle, diese Regierung überlebt kein halbes Jahr. Was dann? Neuwahlen. 1% weniger. Und die FDP ist ganz raus. Dann gibt's gar keine Koalition mehr. Koalitionen kommen und gehen. Parteien bleiben. Wir wissen, wir können auf die Loyalität von Herrn Guillaume hier vertrauen. Weil er sein Leben der Partei verschrieben hat. Und er wird das auch weiterhin tun. Weil sein Job davon abhängt. Und wenn irgendwelche von unseren Jungs in der Fraktion anfangen, ihr Gewissen zu befragen, dann befrage ich Ihre Unterlagen. Er hat Dossiers über alle. Den nährt sich Karl auf den Hals. Karl Tromsdorf? Dann werden Sie normalerweise vernünftig. Sein privater Geheimdienst. Äußerst zuverlässiger Mann, hat bei uns gelernt. Alter Doppelagent. Wir haben der Welt gesagt, wir wollen mehr Demokratie wagen. Was immer das heißen möge. Ich sag euch mal, was ich aus bitterer Erfahrung über Demokratie gelernt habe. Je mehr du davon wagst, desto stärker musst du sie im Griff haben. Natürlich selbst ein alter Kommunist, Herr Wehner. Was wäre die SPD ohne uns? Ich verehre Willi, das weißt du doch. Nein, da gibt es auch noch Helmut. Helmut Schmidt, Verteidigungsminister. Habe ich immer. Er ist mein Vorbild. Die Hand würde ich für ihn ins Feuer legen. Aber seine Haltung dir gegenüber ist einfach lächerlich. Unsere Mehrheit geht rapide gegen Null. Er weiß, dass er die Partei ohne dich nicht zusammenhalten kann. Er weiß auch, dass wir ohne ihn die Wahlen verlieren, Helmut. Wir brauchen einander. Wir drei haben diese Partei überhaupt erst wählbar gemacht. Du, Willi und ich. Wir haben den Marxismus über Bord geworfen. Unermüdlich gekämpft. Alle drei zusammen. Die drei Musketiere des demokratischen Sozialismus. Kronprinz Helmut wartet in den Kulissen. Da kann er lange warten. Er ist nur 5 Jahre jünger als Willi. Und wenn der nicht von einer Straßenbahn überfahren wird, ist Schmidt zu alt für die Nachfolge. Das ist seine Tragödie. Deshalb ist er so nervös. Und wegen seiner Schilddrüse. Er darf so gut wie nichts essen. Lebt von Eis und Coca-Cola. Eis, Coca-Cola und der Hoffnung auf eine Straßenbahn mit Bremsproblem. Das ist unsere Achillesferse. Die Leute schauen sich die Regierung an und was sehen sie? Genscher, der Innenminister. Einen Haufen langhaariger, radikaler Ex-Studenten. Die mochten sie schon nicht, als sie 68 die Straßen unsicher machten. Und das hat sich bis heute nicht groß geändert. Jedes Mal, wenn die Leute den Fernseher anschalten, mehr linksextreme Gewalttaten. Eine Bank haben sie ausgeraubt, einen Richter ermordet. Das ist Baader-Meinhof. Die RAF hat doch mit uns nichts zu tun. Unsere Jungs könnten keiner Fliege was zuleide tun. Die meisten Leute sagen sich aber, links ist links. Die jungen Radikalen haben uns an die Macht gebracht. Wir stoßen die alte Linke aus dem Boot, bevor sie es zum Sinken bringt. Und kaum sieht die neue Linke, dass es wieder flott ist, entert sie es und wir sind wieder am Sinken. Als nächstes in den Nachrichten knutscht der Kanzler in der DDR die Kommunisten. Die Kommunisten? Was haben die denn mit der Linken zu tun? Links ist links. Jedenfalls teilt mir Herr Nollau mit, dass Ost-Berlin aktiv die Terroristen unterstützt. Das Ministerium für Staatssicherheit bietet Ihnen Unterkunft und Ausbildung an. Günther Nollau, Präsident des Verfassungsschutzes. Es gibt Beweise dafür, dass die Stasi Sie in Trainingscamps der Fatah in Syrien und im Südjemen vermittelt hat. Unterstützen wir wirklich die Terroristen? Noch ein Überläufer, der Herr Nollau. Inspirierte Wahl für den Job. Gesucht wegen Mordes, als er den Abflug gemacht hat. Außerdem möchte ich hinzufügen, haben die derzeitigen Verhandlungen keineswegs zu einem Nachlassen der Stasi-Aktivitäten bei uns geführt. Um die 1000 Agenten haben Sie hier. Kopf runter, Günther. Ich bin der Kleiderständer in der Ecke. Die nehme ich gar nicht mehr wahr. Wenn der Kleiderständer dauernd zur Tür reinkommt, schon. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit operieren ein paar hundert Agenten in diesem Augenblick in diversen Regierungsbehörden. Ich dachte, das ist hier ein vertrauliches Treffen. Entschuldigung. Herr Guillaume arbeitet oben. Einer von uns hasst die Linken. Wie auch immer. Bestimmt haben wir drüben ähnliche Vorkehrungen getroffen. Warum auch nicht? Wir sprechen dieselbe Sprache. Ich stelle mir ganz Deutschland, den Osten und den Westen, als einen einzigen großen Glaspalast vor. Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit müssen wir schon etwas ernster nehmen, Herr Bundeskanzler. Ein weiterer Spionageskandal könnte das Ende dieser Regierung bedeuten. Das Ende dieser Regierung könnte Genscher bedeuten. Einige der reaktionären FDP-Mitglieder wollen ihn als Vorsitzenden. Als erste Amtshandlung würde er Willi verlassen und eine Koalition mit der CDU eingehen. Das Außenministerium. Das wäre sein Preis. Das will er haben. Und er weiß, Willi gibt es ihm nie und nimmer. Staatsbesuch in Paris und New York. Interviews, sobald er die Gangway runterkommt. Genscher denkt, wenn er mehr im Fernsehen auftaucht, fängt der eine oder andere besonders scharfsichtige Wähler an, an seine Existenz zu glauben. Herbert Wehner und Günther Nollau waren schon immer dicke Kumpels. Beide aus Dresden natürlich. Wie ist die Stimmung bei der FDP, Günther? Wird's Genscher nun? Oder nicht? Keine Ahnung, ich bin kein FDPler. Er ist ein Minister. Ich soll meinen eigenen Minister ausspionieren? Warum denn nicht? Gleichheit vor dem Gesetz. Solange Willi nur nichts davon erfährt, saubere Hände. Und vergiss nicht, du bist nicht nur Regierungsbeamter. Du bist auch Mitglied der Partei. Es ist deine Pflicht, ihre Interessen zu wahren. Alles, was du erfährst, über Genscher oder wen auch immer, lass es mich wissen. Wir beide müssen zusammenhalten. Zwei einfache Sachsen unter arroganten Bayern und hinterhältigen Rheinländern. Zwei Rotkäppchen aus Dresden. Und hinter jedem Busch lauert ein Berliner Wolf. Ich glaube, ich habe da was für dich. Der Verfassungsschutz ist hinter einem Schläfer her. Jemand bei uns in der Partei. Ich dachte mir, du willst vielleicht selbst ein paar diskrete Erkundigungen einziehen. Ein Schläfer? Was wissen wir über ihn? Nicht viel. Ist vor mindestens 12 Jahren eingeschleust worden. Damals haben wir einen Funkspruch an ihn abgefangen. Am Schluss gab es eine persönliche Nachricht. Geburtstagsgrüße und Glückwünsche zur Geburt des zweiten Sohnes. Zwei Söhne? Mehr wissen wir nicht. Und dass sein Name mit G beginnt. Keine Angst, Arno. Die Luft ist rein. Reine Luft. Schon mal was von Blitzen aus heiterem Himmel gehört? Keine Frau, die zu Hause auf Sie wartet, Herr Guillaume. Keine Kinder. Ich warte, bis Sie fertig sind, Herr Bundeskanzler. Danke der Nachfrage. Ich will nur sicher gehen, dass das Tafelsilber über Nacht sicher verwahrt ist. Sie waren im Unterbezirk Frankfurt. Ich? Ja, war ich. Kennen Sie den? Kandidiert dort unten für ein Parteiamt. Das ist ein Kommunist. Danke. Gut zu wissen. Eine Frau? Ja. Ich habe eine Frau, um Ihre Frage zu beantworten. In der gleichen Branche wie Sie, nicht wahr? Sie ist von Wiesbaden hierher versetzt worden. Wir haben endlich eine Wohnung in Bonn gefunden. Wissen Sie, dass Sie und ich etwas gemeinsam haben, Herr Bundeskanzler? Ihr Sohn heißt Peter und mein heißt Pierre, 14. Ein totaler Fan von Ihnen. Hat die ganze Wohnung mit Wild-Willi-Aufklebern tapeziert. Schläft schon. Sie kriegen ihn nie zu sehen. Sonntags doch. Ich versuche das auszugleichen. Unser Sonntagmorgen-Ritual. Wir springen ins Auto und fahren raus zum Flughafen, die Zeitungen holen. Spazieren in der Abflughalle herum, reden. Über Gott und die Welt. Schauen den Flugzeugen beim Starten zu. Stellen uns vor, wir sitzen drin und heben ab in den Sonnenschein. Kaum schlägt's Mitternacht, schon kommt ein anderer Herr Guillaume zum Vorschein. Ein richtiger Romantiker. Noch etwas, das wir gemeinsam haben, Herr Bundeskanzler. Du gehst ihm doch nicht auf den Leim wie all die anderen. Er hört zu. Das ist der Trick. Er hört zu, was andere Leute sagen. Und überhaupt, wie sollst du jemals ins Herz blicken, wenn du dich nicht ein bisschen in ihn verliebst? Herr Bundeskanzler, Sie haben mich einmal gefragt, ob Sie ihnen trauen können, den Ostdeutschen. Sie waren gespalten, wie ich mich erinnere. Wir müssen einander vertrauen, Herr Bundeskanzler. Wie sollen wir sonst leben? Danke, wenn du damit durchgekommen bist. Ich habe ihm vertraut und er vertraut mir. Und 2 Tage später ist es vorbei. Vorbei? Was ist vorbei? Alles. Die ganze Kiste. Das ganze Unternehmen. Das war's. Wir haben den Salat. Keine Chance. Misstrauensvotum und 5 Verräter in den eigenen Reihen. Soviel ich weiß, hat Herbert Wehner einen wiederum gekriegt. Das reicht doch immer noch nicht. Willi wird abgewählt, wir werden alle abgewählt. Barzel kommt an die Macht und die CDU. Das war's mit den Ostverträgen. Ein mieser kleiner Verfahrensstrick. Im ganzen Land gehen die Leute auf die Straße. Wusste ich's doch. Wenn du eine Koalition eingehst, die ein einziger Eiertanz ist, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du eine Sauerei auf dem Teppich hast. Du hast doch noch 1 oder 2 Asse im Ärmel. Jeder erwartet, dass der liebe Onkel Herbert ein weißes Kaninchen aus dem Hut zieht. Selbst die Nummer 1. Solange es ein Zaubertrick ist und man bloß nicht den verborgenen Mechanismus sieht. Du hast doch mal gesagt, Mischa will, dass ich meine politische Intelligenz einsetze. Mein psychologisches Verständnis. Das kann ich mit einem Wort tun. Geld? Geld. So nennt man das also. Druckfrische, glatte Geldscheine. Man müsste nur 2 oder 3 von denen bezahlen, sich zu enthalten. Fast 250 von ihnen zur Auswahl. Günther, du wirst langsam ein bisschen zynisch. Warum nicht? Für Mischa ist das ja nichts Neues. Was ist verkehrt daran? Wir kaufen, wir verkaufen. Politische Gefangene verkaufen, Politiker kaufen. Wo liegt der Unterschied? 16 Jahre in diesem Land. Verkaufen wir politische Gefangene oder nicht? Saubere Hände. Eine interessante Obsession des Mannes, der behauptet, er vertritt die werktätige Bevölkerung dieses Landes. Jede einzelne Akte von uns muss weg sein, bevor Barzel hier reinkommt. Den Zeitplan hat er uns schon übermittelt. 14 Uhr Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses. Sehr spät. Was ist denn los? Woran hakt es? 15 Uhr Ernennung zum Kanzler, 16 Uhr Vereidigung, 17 Uhr Einzug ins Palais Schaumburg. Da, Günther, nimm. Dynamit nur mit geschlossenen Augen anfassen. Jetzt. Es ist soweit. Wir haben verloren. Abwarten. Ich weiß es. Abwarten und Tee trinken. Ich habe meine Quellen. Schaut euch Willi an. Auf dem Schafott. Majestätisch ruhig. Komm schon. Sie haben Leute aus dem Krankenhaus geholt. Der arme alte Guttenberg sieht aus wie kurz vorm Abnippeln. Ist er auch. Ich kann ihn nicht mehr hinsehen. Seht doch. Sepp Wölker. Er winkt. Zwei. Er hebt 2 Finger. Sie haben es geschafft. Habe ich doch gesagt. Mit 2 Stimmen. Abwarten und Tee trinken. Mit 2 Stimmen haben sie den größten Staatsmann gekippt, den dieses Land je hatte. Schaut euch Willi an. Er lächelt. Die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Und die ganze Partei dreht durch. Nicht mit 2 Stimmen verloren, mit 2 gewonnen. Diese Gangster waren sich so sicher, dass sie es im Sack haben. Selbst wir glaubten, sie haben es sicher. Die Hälfte der Akten geschreddert und dann kommt Sepp Wölker raus. 2 Finger hebt er. Vergiss die WM. Ist gar nichts gegen die parlamentarische Demokratie. Entschuldigung, ich heule mit den Wölfen. Heulst du mit ihnen oder jagst du mit ihnen? Ich jag mit ihnen, ich esse mit ihnen, lach mit ihnen, wein mit ihnen. Sag mir nur eins, reine Neugier. Wie viel hat es gekostet? Der Bundeskanzler, leider indisponiert, Herr Guillaume. Wieder mal eine fiebrige Erkältung. Wie es so schön heißt. Der Arzt nimmt an, die Ursache ist die Aussicht auf Neuwahlen. Er ist bei ihm drin. Herr Dr. Imke. Verabreicht die übliche Medizin. Schwenkt den therapeutischen Korkenzieher. Neuwahlen? Wer weiß. Fragen Sie die Nummer 1. Es muss Neuwahlen geben. Wir haben die Mehrheit im Bundestag verloren. Wir können nicht mal den Haushalt verabschieden. Wir werden zulegen. Aber die FDP nicht. Die rutschen unter 5%. Und dann sind sie ganz weg. Und mit ihnen diese Missgeburt von Koalition. Jemand sollte ihm eine neue Flasche Medizin bringen. Das ist wohl mein Job. Unser kleiner Freund hier ist schon unterwegs. Komm schon, Willi, du bist der Kanzler, hast du das vergessen? Also hoch auf die Kanzel mit dir. Bundestagskandidat, wenn wir gewinnen, kriegt ihr ein neues Krankenhaus, eine neue Schule, eine neue Brücke über den Fluss. Stimme aus dem Publikum, wir haben keinen Fluss. Kandidat, ihr kriegt einen Fluss. Ich ertrag's nicht, Sie zu sehen, Horst. Sie schauen mich an und immer lese ich in Ihren Augen die Frage, warum du, warum nicht ich, warum du? Sie kennen die Antwort. Weil du der bist, der du bist. Wer immer das sein möge. Der Mann, der all das erreicht hat, was du erreicht hast. Vorbei ist vorbei. Geschockt? Überrascht. Habe ihn nie in einer seiner Depressionen erlebt. Der Hohn wegen meiner unehelichen Geburt, die Spötteleien, ich sei ein Verräter. Warum habe ich mir im Krieg in Skandinavien den Bauch vollgeschlagen, während sie alle im Schlachthaus festsaßen? Ich kam mit sauberen Händen zurück. Das ertragen sie nicht. Das fällt doch nur auf sie selbst zurück, Willi. Ich denke, ich sollte zurücktreten. Günther? Kleine Nachttischlektüre für dich. Das Kursbuch? Wahlen im November. Willi macht Wahlkampf in seinem Sonderzug. Der Zug. Den organisiert doch sein persönlicher Referent Peter Reuschenbach. Der kandidiert selbst für den Bundestag. Du musst das übernehmen. Als Willis persönlicher Referent? Ganz schön hab ich, muss ich sagen. Der Zug, die Dossiers, die Aktenkoffer, die ganze ein- und ausgehende Korrespondenz, die volle Dröhnung. Tut mir leid, aber einer muss es machen. Und dich trifft's. Kneif mich, ja? Im Zug kriege ich viel mehr geregelt. Kein Onkel, der an seiner Pfeife schmatzt. Kein Helmut, der mir Vorträge hält. Keine Frau, keine Familie. Nur ich. Lass seinen Anzug bügeln. Leg ihn mit dem passenden Hemd und der passenden Krawatte zurecht. Halte die Verbindung zum Funkwagen mit den Telexen. Diese beiden sind dringend. Das ist vertraulich. Ich lasse es verschlüsseln. Man weiß nie, wer die Dinger bei der Übermittlung zu sehen kriegt. Wir halten. Nordstemmen, 3 Minuten. Ein paar Worte aus dem Fenster. Und da stehen sie. Die guten Leute von Nordstemmen. Volles Haus. Treue Anhänger, wie wir sie in Nordheim und Frieden und Alsfeld haben winken und lächeln sehen. Liebe Freunde, habt den Mut, Mitleid zu zeigen. Ist es die ganz vorne, die mit leicht geöffneten Lippen zu ihm hochstarrt? Oder die dort drüben mit diesem geheimnisvoll angedeuteten Lächeln? Jeder von ihnen weiß, er schaut sie an und nur sie. Ich krieg das mit, Herr Guillaume, wie sie die Mädels mustern. Was ist das nur mit den Frauen, Chef? Die Art, wie sie dir direkt in die Augen sehen und du in ihre. Dass du sie nicht verstehst und dann wieder doch. Die ganz verschiedenen Leute, die du mit ihnen sein kannst. Die vielen verschiedenen Leben, die du mit ihnen leben könntest. Olli, wo bist du? Chef? Ich versuche mich an einen Jungen zu erinnern, den ich kannte, damals in Lübeck. Komischer Bursche, immer ziemlich grüblerisch und ernst. Hatte nicht viel zu lachen, nie genug zu essen. Kein Geld, keine Freunde, kein Vater. Und auch nicht gerade eine richtige Mutter, aufgezogen von seinen Großeltern. Und dieser Junge hieß Herbert Frahm? Herbert Frahm. Der Name ist so seltsam wie alles an ihm. Eines Tages, als er 19 war, ist er vom Erdboden verschwunden, machte sich auf von Lübeck in Richtung Dresden und ist dort nie angekommen. Naja, das war 1933 und mein berühmter Vorgänger mit dem Bärtchen hatte gerade die Macht übernommen. Nicht die beste Zeit, Mitglied einer linken Partei zu sein wie Herbert Frahm. Nicht die beste Zeit, zu ihrem Parteitag zu fahren. Nur ein kleiner Teil von Herbert Frahm ist je in Dresden angekommen, seine alte Schulmütze. Die saß aber jetzt auf dem Kopf eines jungen Mannes, von dem noch niemand etwas gesehen oder gehört hatte. Willy Brandt. Das ist das Allerseltsamste an Herbert Frahm. Die Tatsache, dass ich er war und er ich. Wie war es, er zu sein? Ich schaue zurück und diese ganze Zeit ist hinter einem dicken grauen Schleier verschwunden, wie die alte Lübecker Hafenfront an einem nebligen Wintermorgen. Manchmal erwische ich noch einen Blick auf ihn aus dem Zugfenster in der wartenden Menge. Ein ernsthafter Junge, der zu mir hochschaut. Mit nachdenklichem Blick. Was denkt er von mir? Aber dann dreht er sich um und geht in ein anderes Leben, in das ich ihm nicht folgen kann. Sie hatten einen Vater, Herr Guillaume? Kaffeepianist. Ehrenvoller Beruf. Und ein Nazi. Als er nach dem Krieg zurückkam und meine Mutter mit einem anderen Mann im Bett erwischte, ist er aus dem Fenster gesprungen. War ziemlich hoch, das Fenster. 2 vaterlose Jungs ziehen durch die Welt auf der Suche nach. Was ist es, was wir suchen? Keine Ahnung, Chef. Frauen? Günther also wirklich? Günther. Er hatte Günther gesagt. Entschuldigung, Chef. Was gibt's, Uli? Jemand von der Presse wird etwas unruhig. Sie hätten ein Interview versprochen, bevor wir in Kassel sind. Günther und ich reden. Vertröst ihn auf morgen. Sie. Sie. Ah ja, sie. Also? Dann müssen wir wohl die Presse bei Laune halten. Ich bin gleich nebenan, Chef, wenn du mich brauchst. Ein Interview schaffe ich schon noch alleine, Günther. Sie ist also? In Ihrem Abteil, Chef. Wann sind wir in Kassel? 45 Minuten. Aber erst nach Witzenhausen. Liebe Freunde, habt Mitleid. Und weiter geht's. Eine Tour nach der anderen. Woche für Woche. Kiel, Karlsruhe. Bremen, Braunschweig. Liebe Freunde. Überall werden die ihm entgegengestreckten Gesichter strahlender. Je länger der Wahlkampf dauert, die ausgestreckten Hände gieriger, ihn zu berühren. Willi geht durch sie hindurch wie der Messias. Habt Mut zur Barmherzigkeit. Und immer ein paar diskrete Schritte hinter ihm. Sein loyaler Diener, sein treuer Freund. Mut zum Nächsten. Er hat Horst Imbke gebeten, mich loszuwerden. Ich habe die Aktennotiz gefunden. Meine Person gehört zu den Dingen, die ihn deprimieren, sagte er. Das hat mich verletzt, natürlich. Aber ich bin drüber weggekommen. Das war nur die Depression. Ich habe das alles vergessen. Horst auch, wie es aussieht. Hier sind wir nämlich, der Chef und ich, immer noch zusammen, uns näher denn je. Guck dir das da draußen an. Schlimmer als ein Rockkonzert. Wie soll ich denn diese Meute unter Kontrolle halten? Ich helfe dir, Uli. Sie kommen nicht an uns vorbei. Bis auf ein oder zwei. Richtig hübsche vielleicht. Willy Brandt, der Retter Europas. Der größte Staatsmann der Welt mit dem Friedensnobelpreis als Beweis. Der Moskauer Vertrag, unterzeichnet und ratifiziert. Der Warschauer Vertrag, unterzeichnet und ratifiziert. Ja. Und in Warschau ist er unsterblich geworden. Hat im Gedächtnis der Welt ein Bild hinterlassen, das keiner je vergessen wird. Noch eine seiner nicht gehaltenen Reden. Und die größte von allen. Er legt einen Kranz nieder am Mahnmal für die im Warschauer Ghetto ermordeten Juden. Er tritt zurück. Und dann? Etwas spricht zu ihm. Und er hört es. Noch einmal scheint die Zeit selbst für einen Augenblick den Atem anzuhalten. Noch einmal ist die Welt dabei, sich vor unseren Augen zu verändern. Und aus dem Nichts... Irgendein Stimmchen spricht zu ihm. Und zu keinem anderen von uns. Einen Moment denke ich, nein, nein, nein, diesmal ist er zu weit gegangen. Aber ich irre mich. Und er hat recht. Denn daran wird sich die Welt erinnern. An diesen langen Augenblick, als der Deutsche, der eigentlich gar keine Veranlassung dazu hatte, zurückkehrte an den tiefsten Punkt der deutschen Geschichte und für uns alle gekniet hat. Das eine nicht gesprochene Wort, das alles sagte, was er ausdrücken wollte. Die eine einfache Geste, die all das verkörperte, für das er geliebt und für das er verachtet wurde. 10 Tage vor der Wahl unterzeichnen sie den Grundlagenvertrag. Der Eckpfeiler der Ostpolitik sicher vermauert. Darf ich als Erster gratulieren, Chef? Es heißt 271 Sitze. Wir haben anscheinend eine klare Mehrheit von 46 Sitzen. Unser bestes Ergebnis aller Zeiten. Selbst die FDP hat 11 Sitze dazu gewonnen. Quer durch das ganze Spektrum. Wechselwähler aus der Mitte. Katholische Arbeiter, Rentnerinnen, die Jungen. Willi, wir hatten unsere Auseinandersetzung. Und wir werden sie auch in Zukunft haben. Aber eins ist klar, das ist Ihr Sieg. Wir haben den Keim dafür gepflanzt, als wir vor 10 Jahren die Partei reformierten. Du und Herbert und ich. Und jetzt fahren wir die Ernte ein. Komm her. Lass dich umarmen von deinem bösen Onkel. Herzlichen Glückwunsch, Herr Bundeskanzler. Im Namen des ganzen Büros. Und des Verfassungsschutzes. Auch von Ihrem Barmann und Rausschmeißer. Darf ich Ihnen sagen, Chef, dass mit Ihnen arbeiten zu dürfen das Beste ist, was mir je passiert ist und je passieren wird. Willi, das ist jetzt endlich das Ende deines langen Exils. Rede. Rede. Rede. Rede. Rede. Rede. Rede. Rede. Rede. Rede. Rede. Rede. Liebe Freunde. Das kann er immer noch sagen. Natürlich ist das ein Sieg für uns alle hier, die wir so hart zusammengearbeitet haben. Aber es ist auch mehr als das. Es ist das Votum des deutschen Volkes für die große Aussöhnung, die wir begonnen haben. Nie zuvor. Nie zuvor hat ein deutscher Staat in solcher Harmonie gelebt. Sowohl mit seinen eigenen freien Bürgern, als auch mit seinen Nachbarn. Und die Feier geht bis spät in die Nacht. Parlamentarische Demokratie, Arno. Ja. Eine einzige, unaufhörliche, wilde Party. Du stehst aufrecht, du liegst flach. Sie haben dich rausgehauen, du bist wieder drin. Einmal singen sie alle, dann fetzen sie sich wieder. Einmal heulen sie, dann lachen sie wieder. Einmal liegt jemand bewusstlos hinter dem Sofa und es kann sein, dass du das bist. Und? Helmut, wie sieht sie jetzt aus, die Welt? Im kalten, grauen Tageslicht? Ich sag dir, was ich sehe. 4 Jahre Unentschlossenheit. 4 Jahre Kompromisse und herumlavieren. 4 Jahre will ich. 4 Jahre spontane Gesten aus dem Blauen. Jetzt hält ihn nichts mehr. Vom Erfolg wird er besoffener sein als je von Rotwein oder Schnaps. Bis heute hat er seine alten Freunde gebraucht, um die Partei zu kontrollieren und die Koalition zusammenzuhalten. Jetzt braucht er uns nicht mehr. Hört mal, Jobs in der neuen Regierung, wer wird was? Der übliche Kuhhandel. Ihr zwei beiden müsst Willi bei den Verhandlungen vertreten. Nicht schon wieder eine fiebrige Erkältung? Der Hals. Die Ärzte haben ihm verboten zu sprechen. Er ist auf dem Weg zur Untersuchung ins Krankenhaus. Brief für euch. So will er es geregelt haben. Das Spielchen geht von vorne los. Nur bekommen die Minister jetzt ihre Anweisungen vom Haushofmeister überbracht. Ich werde sie sorgfältig ganz hinten in meiner Aktentasche verstauen. Guck lieber erst mal drauf, wer drin ist und wer raus. Du bist doch drin, oder? Ich warte auf Bescheid von Imke. Er hat Imke gesagt, er will dich loswerden. Also, was sagt Willi? Nicht viel, denke ich, wenn er nicht sprechen kann. In dem Brief. Dem Brief von Imke. Imke, ja. Ich weiß. Du warst immer der Meinung, ein Jobwechsel könnte ihm nur gut tun. Ihm neue Erfahrungen vermitteln. Seinen Horizont erweitern. Welches Ministerium, denken wir, ist für seine Fähigkeiten das geeignetste? Die Post muss reformiert werden. Das könnte eine interessante Herausforderung für ihn sein. Als Postbote hat er Erfahrung. Sagt Willi in seinem Brief etwas darüber? Welchen Brief? Dem in deiner Aktentasche. Ach, jed, lieber Gott, den habe ich verloren. Find ihn ums Verrecken nicht. Also, dann kriegt Imke die Post. Was sagt Imke dazu? Haben Sie ihn gesehen? Horst Imke. Gönnt sich vielleicht einen kleinen, wohlverdienten Urlaub. Oh, und, Herr Guillaume, Ihre Familie? Geht's ihr gut? Kerngesund, danke. 2 Söhne waren es doch, ne? Nur der eine. Natürlich. Freut mich zu hören. Kein Imke? Was hat das zu bedeuten? Das heißt, dass Willi mir in die Augen sehen und es mir selbst sagen muss. Wie lautet die Entscheidung, Chef? Bleibe ich bei Ihnen? Kein Wort. Er überreicht mir einfach den Aktenkoffer. Noch eine seiner stummen Gesten. Und sie bedeutet, ja, weiter geht's. Bis zum bitteren Ende. Zusammen. Alles, was Willi wollte, hat er gekriegt. Die Wahl, die Verträge. Selbst den mit uns, die Krönung des ganzen Unternehmens. Und sofort geht alles schief. Alles. Inflation, Teuerung, unmögliche Lohnforderungen, wirtschaftliches Chaos. Andererseits haben wir eine große neue politische Initiative gestartet. Entnehme ich jedenfalls der Presse. Ein Leck. Tut mir leid. Demokratie, Günther. 60 Millionen Individuen werden auf dem Schiff herumgeschleudert, wie nicht verteute Ladung in einem Sturm. Eine Pilgerfahrt auf der Suche nach der neuen Mitte. Die neue Mitte? Was ist denn mit der alten passiert? Dort haben Herbert und ich seit 10 Jahren verzweifelt die Partei zu halten versucht. Kommt aus dem Bundespresseamt. Wie ich das verstehe, soll es die Linke in Schach halten. Die müssten wir nicht in Schach halten, wenn die Nummer 1 sie nicht mit seinem ganzen Gerede von wegen mehr Demokratiewagen verrückt gemacht hätte. Was ist los mit dieser Regierung? Wir lancieren munter neue Projekte ohne anständige Debatte, übernehmen neue Verpflichtungen ohne einen Schimmer, wie sie finanziert werden sollen. Als Horst Imke das Kanzleramt leitete, hat er diese Dinge koordiniert. Diese Regierung fällt vor unseren Augen auseinander. Weil Willi nichts unternimmt? Nichts, nichts, nichts. Wo steckt er eigentlich? Nicht schon wieder eine fiebrige Erkältung. Grübelt er immer noch wegen seiner Operation. Andere Leute haben auch gesundheitliche Probleme. Aber Sie lassen sich das nicht anmerken. Was? Ich habe nichts gesagt. Ich bin absolut dazu bereit, der verbreiteten Meinung zuzustimmen. Willi ist Gott. Es ist nur etwas verwirrend, dass ich nie weiß, welchen Teil der heiligen Dreifaltigkeit er gerade darstellt. Gott Vater persönlich oder Christus am Kreuz. Entschuldigung, Herbert. Wir haben gewonnen. Das war unser großer Fehler, Willi. Niederlagen sind das Einzige, was diese Partei versteht. Niederlagen bestätigen den eigenen Idealismus. Aus Niederlagen entstehen keine Forderungen. Gewinnen heißt, etwas tun müssen. Und das bringt immer Streit mit sich, Kompromisse und Fehler. Selbst du hast mich verlassen. Ich reformiere das Postwesen, das war dein Auftrag. Du hast mich rausgeschmissen, falls du dich noch daran erinnerst, Willi. Vor kurzem hat mich ein Junge beobachtet, in der Menge, auf irgendeinem Bahnhof, 15 oder 16, sehr ernst und ohne ein Lächeln. Hat ihm nicht gefallen, was er sah. Mach dir keinen Kopf wegen der Radikalen. Ich habe ihn beobachtet. Und er mich. Bis wir uns gegenseitig wieder aus den Augen verloren haben. Soll Uli Zigaretten holen, Chef? Zu allem anderen versucht er auch noch, das Rauchen aufzugeben. Die Operation, Horst. Mit Operation ist es wie mit allem, Willi. Manchmal gehen sie schief. Ich dachte, ich ersticke. Mittendrin bin ich aufgewacht, konnte nicht atmen. Wäre die Lösung für alles gewesen, was? Helmut übernimmt, der Onkel kommt zurück in den Parteivorstand, Genscher wird Außenminister. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Nur vor dem verzweifelten Kampf um Luft, bevor es soweit ist. Vor der Vorstellung, auf irgendeiner düsteren Krankenhausstation die Augen aufzuschlagen und zu sehen, wie Onkel Herbert für mich betet. Lass mich gehen, Arno. Ich will nach Hause. Du brauchst mich nicht mehr. Was willst du denn noch wissen? Ob die Verträge umgesetzt werden. Ob Willi lange genug dafür durchhält. So nah warst du noch nie an ihm dran, Günther. Du lebst praktisch in seinem Aktenkoffer. Wenn ich jetzt kündige, findet er es nie raus. Lass mich gehen, Arno. Wir brauchen dich, Günther, mehr denn je. Auf wen kann er sich denn noch verlassen, jetzt wo Emke weg ist? Wer arbeitet deine Stundenzahlen, macht ihm nie Vorwürfe? Deshalb brauchen wir dich, weil er dich braucht. Heul mit ihm, Günther. Hilf ihm. Guillaume? Der Name taucht immer wieder in den Akten auf. Drei verschiedene Spionagefälle, bei denen Herr Guillaume anscheinend die Angeklagten kannte. Deshalb haben wir nachgesehen, wann er geboren ist. 1. Februar. Der Tag der Geburtstagsgrüße für G. Tja, tut mir leid, Herbert, dir noch ein Problem aufzuhalsen, wo du eh schon mehr als genug hast. Mehr haben wir nicht gegen ihn. Bis jetzt. Ein Anfangsbuchstabe und ein Datum und einen Sohn so viel. Wir brauchen mehr Beweismaterial. Das heißt aber, ihn mehr zu observieren. Ihn lassen, wo er ist und observieren. Oder den großen Mann ziemlich klein aussehen lassen, wenn es stimmt. Er vertraut ihm völlig. Zeigt ihm alles. Was alles? Er ist doch nur Kontaktmann zu den Gewerkschaften. Er kriegt doch nichts Geheimes in die Finger, oder? Wenn sie rauskriegen. Du jagst einen aus der Umgehung der Nummer 1. Und du täuschst dich. Kreuzigen Sie mich. Entschuldigung, Herbert. Schwierige Lage, mein Freund. Was machen wir? Was sagen wir, Willi? Nichts. Wir können ihn im Moment nicht noch mehr beunruhigen. Und überhaupt, er hat am liebsten von Problemen, wenn sie gelöst sind. Wir können ihn nicht einfach im Dunkeln lassen. Irgendwas müssen wir ihm sagen. Wenn wir nicht vorsichtig sind, werden uns jede Menge unangenehme Viecher aus dem Gebälk entgegenkriechen. Dinge, an denen wir alle gehofft haben, sind vorbei und vergessen. Nicht schon wieder diesen Unsinn. Du glaubst doch nicht wirklich, ich habe einen Mord begangen. Natürlich nicht. War alles getürkt, das weißt du doch. Ich schon. Ich bin komplett freigesprochen worden. Das soll auch schön so bleiben. Aber Genscher muss ich es sagen, meinem eigenen Minister. Er rennt sofort zu Willi und petzt. Tut mir leid, aber ohne Anweisung von Genscher werde ich... Gekreuzigt. Die Frage, wie du es ihm beibiegst. Du musst ja nicht laut als Feuer schreien. Mach einfach eine kleine Nebenbemerkung über die steigenden Temperaturen. Dann bist du abgesichert und keiner gerät in Panik. Es verbrennen nur alle. Jedes Vorgehen hat seine Nachteile. Herbert Wehner in Ost-Berlin. Privates Gipfeltreffen. Smalltalk mit Honecker persönlich. Häftlinge und Familien. Ich höre, Ostberlin ist voller Leute, die auf gepackten Koffern sitzen. Sie dürfen nicht rüber und sie können nicht zurück. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich über dieses Land gelernt habe, aber mit Sicherheit einiges über mein eigenes. Wann ist diese Reise geplant worden, Herr Bundeskanzler? Offensichtlich heute Nachmittag. Von einer Minute auf die andere. Keine üblen Verdächtigungen, Reinhard. Diese Dinge nimmt er sehr ernst. Dabei kommt der Pfarrer in ihm zum Vorschein. Etwas sehr auf die Schnelle. Kann kaum Zeit gehabt haben, das heilige Ölkännchen einzupacken. Es geht doch um Häftlinge und Familien, oder? Arno. Keine Ahnung. Jedenfalls nur noch ein Monat und wir sind im Urlaub. Raus aus dem ganzen Dreck. Im satten grünen Norwegen. Kein Onkel, kein Helmut, nur Uli, der mein Privatleben schützt. Und Reinhard, der meine Teelexe bringt. Ich habe da ein kleines Problem, Herr Bundeskanzler. Da gibt es eine unglückliche Überschneidung mit unserem eigenen Urlaub. Verstehe. Aber Ihr Urlaub, Herr Guillaume? Verschieb ich. Aber Ihre Familie? Ist froh, mich nicht zu sehen. Außerdem sind der Bundeskanzler und ich alte Reisegefährten. So manche müde Meile habe ich mit Herrn Guillaume an meiner Seite zurückgelegt. Ein ganzer Monat. Zusammen in der Wildnis heulen. Du bist das Juwel in Mischas Krone, Günther. Die bloße Tatsache, dass du zur Rechten Gottes sitzt, wäre die Rechtfertigung von Mischas ganzer Karriere. Guillaume. Meine kleine Bulette. Ach, der übliche Quatsch. Nollau hielt es nicht mal für nötig, Sie zu informieren. Ich habe gesagt, also bitte. Wir können nicht unautorisiert Ihre Leute im Kanzleramt herumkriechen lassen. Und was mache ich jetzt? Gar nichts. Machen Sie genauso weiter. Nollau meint, nicht die geringste Kleinigkeit ändern. Gleicher Zugang zu den Akten. Genau der gleiche. Er kommt mit mir nach Norwegen, ist allein verantwortlich für meine gesamte Kommunikation mit der Außenwelt. Beste Gelegenheit für Nollaus Leute, ihn bei der Arbeit zu observieren. Wo sollen die sich denn verstecken mitten in der Prärie? Müssen sich als Kühe verkleiden. Sie können ja selbst ein Auge auf ihn haben. Wäre ein bisschen Entertainment. Seine Frau wird übrigens auch observiert. Eine ganze Spionfamilie. Über die beiden Söhne weiß ich nichts. Ein Sohn. Nach meinen Informationen zwei. Nach Herrn Guillaumes Informationen einer. Nollau hat offensichtlich den Falschen. In jedem Fall erscheint es selbst für die DDR sehr unwahrscheinlich, dass sie jemanden ausspioniert, der ihren erbärmlichen kleinen Staat gerade auf die europäische Landkarte gebracht hat. Die entfernteste Möglichkeit, Guillaume könnte jemand anders sein, als er scheint, macht ihn um einiges erträglicher. Einen Moment bitte, Herr Guillaume. Ja? Ich habe noch einmal über Ihr freundliches Angebot nachgedacht, mit uns nach Norwegen zu kommen. Genscher war da. Er hat ihm was erzählt. Inzwischen bin ich der Meinung, es wäre absolut unverantwortlich, wenn ich Sie von Ihrer Familie fernhalten würde. Die Panik spüre ich körperlich. Die Enttäuschung. Reine kindische Enttäuschung. Die Party ist vorbei. Nie wieder wird er mich irgendwohin mitnehmen. Wie wär's, wenn Sie sie mitbringen? Wenn ich... Wie bitte? Bringen Sie Ihre Frau mit. Christine, oder? Christel. Und Ihren Sohn. Pierre. Wie mein Peter. Ruth und ich haben einen von unseren Jungs dabei, nicht Peter, Matthias. Ansonsten perfekte Urlaubssymmetrie. Wir beide und unser Sohn, Sie beide und Ihr Sohn. Chef, das ist äußerst liebenswürdig. Vergessen Sie Ihre Regenmäntel nicht, Herr Guillaume. Und bringen Sie ein paar gute neue Witze mit. Auf einmal schaut er dich an, als sehe er dich zum ersten Mal. Wie ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken bricht und auf dich fällt. Dich allein auf der weiten Welt. Und sofort ist die ganze graue Kälte verschwunden. Du spürst die Wärme in deinen Knochen. Es gibt doch nur den einen Sohn. Nur den, Chef. Sie hätten dranbleiben sollen, Herr Guillaume. Zwei hätten noch mehr Spaß gemacht. Es wird der schönste Urlaub mit der Familie, den wir je hatten. Wir wohnen in einem netten kleinen Holzhäuschen, direkt unterhalb vom Chef. Und alle sechs haben wir eine tolle Zeit. Absolute Erholung für Christel. Es ist dauernd mit Ruth am Ratschen. Keine Ahnung, wo die beiden Jungs stecken. Wieder mal zusammen im Wald verschwunden. Aber auch wir gehen stundenlang im Wald spazieren. Suchen Pilze mit Uli Bauhaus. Die Freiheit. Das ist das Schöne hier. Man muss keine Tür abschließen. Die Kinder können herumtollen. Weißt du, warum das so ist, Günther? Weil die ganze Gegend von der lokalen Polizei abgeriegelt wurde? Willkommen daheim in unserem eigenen kleinen Polizeistaat. Zeit zum Nachdenken, zum Reden. Bisschen Arbeit natürlich, jeder an seinem Job, Nachrichten, die rausgehen. Verhandlungspunkte für Egon Bahr, ziemliches Geschmiere, tipp's besser ab, bevor du's abschickst. Telexe, immer zwei Kopien. Eine für den Chef, persönliche Nachricht von Richard Nixon, die andere für mich. Das gefällt mir an Pilzen, Uli. Du pflückst sie, du legst sie ein, du isst sie. Sie lassen sich pflücken und einlegen und beißen nie zurück. Finde ich auch. Nur Ruth und Christel und die Jungs. Uli steht da, Knarre an der Hüfte, Korkenzieher in der Hand. Der Chef und ich. Und draußen die skandinavische Dämmerung. Willy Brandt ist nicht die einzige Person, die ich hier in den 30ern war. Ich war auch Willy Flamme. Ich war Karl Martin, ich war Felix Franke. Jeder hat Artikel für eine andere Zeitung geschrieben und jeder aus einem etwas anderen Blickwinkel. Du musst Englisch lernen, Günther, und Walt Whitman lesen. Widersprech ich mir? Warum soll ich mir nicht widersprechen? Ich bin groß, in mir sind viele. Der uns so wohlbekannte Günther Guillaume zu sein, kann doch nicht alle deine Möglichkeiten erschöpft haben. Hatte nie einen anderen Namen. Ich bin für einen Spion gehalten worden. Ist dir das auch schon passiert? Ein Spion? Nein. Die Norweger dachten, ich spioniere für die Finnen. Die Schweden haben mich verhaftet unter dem Verdacht, ein russischer Spion zu sein. Als Spion kann ich mir dich nicht vorstellen. Nicht? Zu auffällig. Auch zu, wenn ich das sagen darf, Chef, zu verschlossen. Ich kannte alle Tricks. Habe ich auf der Flucht vor der Gestapo gelernt. Koffer mit falschen Böden, unsichtbare Tinte. Du hast wirklich Nachrichten mit unsichtbarer Tinte geschrieben? Gutes Training machen Politiker die ganze Zeit. Nein, ich hätte schon ein Spion sein können, Günther. Bin's vielleicht sogar, wer weiß. Vielleicht bin ich gerade bei der Arbeit. Und für einen Moment frage ich mich... Was fragst du dich? Nichts. Lächerlich. Der Chef könnte nie und nimmer ein Spion sein. Also wir haben 1936, ja? Für ein halbes Jahr bin ich zurück in Nazi-Deutschland, in Berlin. Parteiarbeit im Untergrund. Wer bin ich? Willy Brandt? Natürlich nicht. Willy Flamme, Karl Martin, Felix Franke? Nein. Ich bin nicht mal ein Deutscher. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Gunnar Gasland. Geboren und aufgewachsen bin ich in Oslo, wie man schwerlich überhören dürfte. Aufregende Zeit, hier in Berlin zu sein und all die wunderbaren neuen politischen Entwicklungen miterleben zu dürfen. Das kaufe ich dir ab, Chef. Gunnar Gasland aus Oslo. Und immer im Hintergrund die Angst, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Auf einmal ein anderer Norweger. Wie klingt dein Norwegisch für einen Norweger? Kommst du damit durch oder nicht? Denkst, alles läuft gut. Und dann merkst du, dass er dich etwas seltsam anschaut. Sofort denkst du... Er weiß es. Er weiß es. Er weiß es. So ein Leben erfordert ganz schön Mut. Kann ich mir vorstellen. Mut und Ausdauer. Ja. Mehr Mut und Ausdauer, als ich aufbringen könnte. Ich bin geflohen, Günther, geflohen. Deshalb hast du vielleicht recht. Ich bin kein Spion. Nur ein Koffer mit falschen Böden. Willy Flamme, Karl Martin, Felix Franke, Gunnar Gasland und irgendwo das geheimste Fach überhaupt. Du erinnerst dich dran, es einmal gefunden zu haben und weißt, dass dir das nie wieder gelingen wird. Das mit der Aufschrift Herbert Frahm. Oder ist es jemand ganz anderes? Ein anderer kleiner Junge, eher fröhlich, ganz normal, gar nicht grüblerisch und ernst. Jemand wie ihr, Pierre. Der kleine Junge, der Herbert Frahm gewesen sein könnte, wenn sein Vater ihn aufgezogen, ihm Geschichten erzählt, mit ihm gespielt hätte oder sogar seine Existenz anerkannt und ihm den eigenen Namen gegeben hätte, Herbert Möller. Der Junge, der ich gewesen sein könnte und nie war. In diesem ungewohnten nördlichen Licht fängt alles an, seltsam und unwirklich zu erscheinen. Sehe ich ihn im Halbdunkel? Oder eine Spiegelung von mir. Und eines Abends stellt er mir die Frage, die er schon einmal gestellt hat. Und du denkst immer noch, ich kann denen vertrauen. Es ist fast dunkel. Sein Gesichtsausdruck kann ich nicht erkennen. Ich hoffe, die haben nicht einige der Dinge abgehört, die du mir gesagt hast, Chef. Sonst könnten sie anfangen, ein paar Zweifel in Bezug auf dich zu haben. Kann er dein Gesicht sehen? Nein. Aber es kommt die Zeit, Abschied zu nehmen. Und ich muss dir die gesammelten Früchte meiner Arbeit zeigen. Also, nehme ich einfach zwei von unseren Aktenkoffern. Uli! Ich packe meine ganzen Kopien der rein- und rausgehenden Nachrichten in diesen und lege ihn in den Kofferraum meines Autos. Den anderen mache ich voll mit den kleinen Andenken, die der Chef auf unseren Reisen verteilt. Uli! Frag bloß nicht, ob ich was für dich nach Bonn mitnehmen kann. Geheime Papiere, Uli. Ich habe schon das ganze Gepäck vom Chef, 5 Töpfe eingelegte Pilze. Ich schiebe ihn dir unter den Arm. Lass das Ding nicht aus den Augen, Uli. Keine Sekunde. Danke, Uli. Bist ein Kumpel. Wir machen einen Zwischenstopp in einem schwedischen Hotel. Ich schließe den Aktenkoffer mit den Papieren in unser Zimmer ein und Christel und ich gehen tanzen. Als ich zurückkomme, habe ich den starken Verdacht, dass jemand sich ins Zimmer geschlossen und die ganze Sammlung fotografiert hat. Ging wie geschmiert. Danke. Jetzt sind wir zurück im Palais Schaumburg. Und wenn dem Chef in Norwegen irgendwelche Befürchtungen durch den Kopf gegangen sind, verschwinden sie im Herbstnebel, weil alles noch schlimmer ist als vorher. Jemand muss diesen Leuten Paroli bieten. Jemand muss etwas unternehmen. Ein paar Entscheidungen treffen. Dieser Regierung Sinn und Zweck geben. Nein! Das ist das Wort, Willi. Du musst lernen, es zu sagen. Nein, nein, nein. Sie wollen 15% Lohnerhöhung? Nein. Nein heißt nein. Nein. Heißt natürlich keine Busse und Bahnen. Keine Post. Keine Krankenhäuser. Es heißt auch die vollste Unterstützung durch mich als dein Finanzminister. Keine Busse und Bahn, keine Post, keine Krankenhäuser und keine Unterstützung durch Helmut. Also, wenn die Arbeitgeber in den Kommunen umfallen und Nein auf einmal Ja heißt, wer ist schuld? Willi. Wenn die OPEC die Preise erhöht, kein Benzin in der Zapfsäule ist und die Autobahn leer, an wem liegt das? Willi. Mhm. Wer hat gestern dafür gesorgt, dass die Sonne scheint? Willi. Und an wem liegt's, dass heute regnet? Willi. Willi. Willi. Ja, in den Umfragen ist er 10% runter. Selbst die linke Presse greift ihn an. Krieg ihn da raus, Günther. Setz ihn wieder in den Zug. Ihm entgegengestreckte Gesichter, Leute mit einem Lächeln auf den Lippen und strahlenden Augen. Mach ihn wieder glücklich, Günther. Frimmersdorf, Koblenz, Darmstadt. Der Anzug gebügelt, sauberes Hemd. Wer ist wer in Frimmersdorf? Was ist was in Darmstadt? Noch eine Flasche, Uli. Schild in der Garderobe des Bundestags, nur für Abgeordnete. Kritzelei drunter, auch für Hüte und Mäntel. Neumarkt, Regensburg, Straubing. Frage an Radio Erevan, gibt es Leben auf dem Mars? Radio Erevan antwortet, nein, auf dem Mars auch nicht. Schau sie an da draußen, Chef. Die ganzen Gesichter, die aus der Dunkelheit hochschauen. Ein paar Worte von dir, mehr wollen sie nicht. Liebe Freunde, liebe Freunde. Nein? Dann schau dir die da an. Wie sie mit den Augen an dir hängt. Ihre weichen Wangen, wenn sie lächelt. Oder da die anderen, weiter hinten. So viele Frauen, Chef. So viele verschiedene Wege, die du nehmen könntest. Es funktioniert nicht mehr, Arno. Nicht mal im Zug. Und hier gibt es noch ein Problem. Sie beschatten Christel. Ist sie sich sicher? Absolut. Halt eine Weile den Kopf unten. Abwarten und Tee trinken. Ich höre, Herr Guillaume ist heute nicht im Büro. Nimmt einen wohlverdienten Urlaub. Fast ein Jahr, seit Sie Herrn Nollau autorisiert haben, ihn beschatten zu lassen. Ich habe Herrn Nollau gedrängt, mir zu sagen, ob wir genug Material für eine Anklageerhebung haben. Lieber Himmel, ich dachte, das ist alles längst vergessen. Ich habe nicht das Geringste bemerkt. Ihre Leute sind wirklich sehr gut, Herr Nollau. Danke, Herr Bundeskanzler. Sie haben tatsächlich etwas Belastendes in der Hand. Wir denken ja. Wir glauben es. Haben das Gefühl. Andererseits... Ja oder nein? Es bleiben ein paar Schwierigkeiten und Ungereimtheiten. Der Verteidiger könnte zum Beispiel die Sache mit dem zweiten Mann aufbauschen. Der zweite Mann? Was für ein zweiter Mann? In der abgefangenen Nachricht, die immer noch die Basis der Anklage wäre, da wurde, wenn Sie sich erinnern, ein zweiter Sohn erwähnt. Ein zweiter Sohn oder ein zweiter Mann? Moment. Oh nein. Verdammt. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Mann. Der zweite Mann in der Familie ist der Sohn. Verstehe. Natürlich. Und der erste Mann? Erholt sich. Von seinen Strapazen. Ich bin vor Tagesanbruch losgefahren. Als ich aus der Tankstelle komme, schaue ich in den Rückspiegel und da, im ersten Tageslicht, wartet ein Auto auf dem Seitenstreifen circa 300 Meter hinter mir. Ich fahre los, er fährt los. Ich fahre auf die Autobahn, er fährt auf die Autobahn. Ich beschleunige auf 120, er bleibt immer in meinem Rückspiegel. Über die Grenze nach Belgien und er ist immer noch da. Rein nach Frankreich. Und er fährt, wie ich, 160 auf der ganzen Strecke nach Paris. Mein eigener persönlicher Referent, mir so treu wie ich, Willi. In Fontainebleau hat die französische Polizei übernommen. Sie haben dich den Urlaub machen lassen? Ja. Du hättest heimkommen können. Du wusstest doch, dass du hochgegangen warst. Du hättest in den Osten fahren können. Sie haben mir die Chance gegeben. Auf dem Rückweg sind sie mir bis Fontainebleau gefolgt. Am Nachmittag dann? Nichts. Auf dem ganzen Weg zur Grenze? Niemand. Warum hast du es nicht gemacht? Wegen Pierre? Auch wegen Christel. Wegen Mischa. Was weiß ich. Wegen Willi natürlich. Ein schmählicher Abgang. So soll er mich nicht in Erinnerung behalten. Unser letztes Treffen also. 4 Jahre immerhin. Denk an die Geschichtsbücher, Günther. Im Brandkapitel wirst du mal deinen Absatz haben. Herr Günther Guillaume? Ja? Wir haben einen Haftbefehl des Generalbundesanwalts. Heute Morgen um 6.30 Uhr, Herr Bundeskanzler. In seiner Wohnung. Seine Frau ist mitverhaftet worden. Und Pierre, Ihr Sohn? War er dabei? Hat er alles gesehen? Er ist anscheinend aus seinem Zimmer gekommen, als die Verhaftung vorgenommen wurde. Erfreulicherweise war Guillaume sofort geständig. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und Ihr Offizier. Respektieren Sie das. Bürger der DDR und Ihr Offizier. Er hat Ihnen den Fall auf dem Silbertablett präsentiert. Sonst hätten Sie nichts gegen ihn in der Hand gehabt. Er hat sich selbst verurteilt. Ich bin mir bewusst, dass es im Laufe dieser Untersuchung eine Reihe von Fehlern gegeben hat, Herr Bundeskanzler. Ich hoffe aber, dass sie jetzt zu einem für Sie zufriedenstellenden Ende geführt wurde. Er hat es für Pierre getan. Mich hat er verraten. Und dann hat er seinen anderen Chef auch verraten, um es Pierre zu erklären. Vielleicht auch Ihnen, Herr Bundeskanzler. Tut mir leid, Arno. Das einzige Mal in 18 Jahren drüben, dass ich nicht aufgepasst habe. Ich frag mich, wo bist du jetzt? Im Nebel verschwunden, hoffe ich. Seltsam. Du kannst mich sehen, wie ich dir aus jeder westdeutschen Zeitung und auf jedem Bildschirm entgegenstarre. Du kannst dir auch vorstellen, was ich mache. Dir immer noch Bericht erstatten. Im Kopf. Dir alles sagen. Mich entschuldigen. Dir sagen, ich weiß, ich hab Mischa enttäuscht. Bloß niemand vertrauen. Es ist die erbärmliche Lektion der letzten 4 Jahre. Nicht mal mir. Ich habe ihn eingestellt. Ich habe ihn gecheckt. Nicht du. Ein ganzes Jahr lang hast du gewusst, er wird beschattet und kein Wort zu mir. Was muss er für ein Mensch sein? Und erst die, die ihn geschickt haben. Der Bettler, zu dem du freundlich bist, bestiehlt dich. Und du schämst dich für ihn. Und schämst dich natürlich auch selbst. Und Willi. Ich habe Willi enttäuscht. Weil du ihm vertraut hast. In den Nachrichten habe ich ihn gesehen. Er sah völlig fertig aus. Seine erste Reise, ohne dass ich mich um ihn kümmere, trug die falschen Hosen zum Jackett. Und wer hat bloß seinen Terminplan gemacht? Wer hat ihn auf Helgoland auf einen Inselrundgang geschickt, als alle zu Hause beim Länderspiel vor dem Fernseher saßen? Durch einen groben Fehler. Ja, jetzt muss er allein gehen. Tut, es ist vorbei, ist im Strafraum. vorbei am Torwart und... Die ganzen Journalisten haben sich beschwert. Einer meinte, mit Guillaume wäre das nicht passiert. Und inzwischen stand Willi hoch oben auf einer Klippe und starrte hinunter aufs Meer. Wenn du stürzt, was ist der bessere Ort zum Landen? Im weichen Morast der Schande, um hilflos weiter zu strampeln. Oder auf dem Asphalt. Und der ganze Kampf ist vorbei. Ein einziger langer Moment des Schreckens. Und dann alles. Alles ganz einfach. Komm schon, Willi, wir deichseln das. Ich muss mich nur vor die Fernsehkameras stellen und sagen, dass zu jedem Zeitpunkt der Laufbahn Guillaumes die erforderlichen Sicherheits- und Überprüfungsvorschriften befolgt wurden. Sind sie nicht? Du musst es ja auch nicht sagen. Hätte ich bloß nicht mit dem Rauchen aufgehört. Also Willi, deine große Kabinettsumbildung. Was machst du mit Helmut? Er will das Außenministerium. Und Genscher will es auch. Horst, ich will nicht so schmählich abtreten. Überlass alles nur mir, Willi. Ich regel das. In 0,0 stehst du wieder auf der Kanzel. Die Frauen, was für Frauen? Im Zug, auf den Reisen. Ach, verstehe. Ich denke nicht, dass das in irgendeiner Weise für unsere Untersuchung relevant ist, Herr Bauhaus. Entschuldigung, ich dachte nur, ich weise lieber darauf hin. Herrn Brands Schwächen in dieser Hinsicht sind kein Geheimnis. Jedenfalls habe ich Ihren Leuten die Liste gegeben, falls Sie sie brauchen. Sie haben eine Liste angelegt? Gehörte zu meinem Job. Überprüfung der Besucher. Die Namen habe ich nicht alle rausgekriegt. Wann rein, wann raus schon. Und ein grober Hinweis auf die verschiedenen Kategorien. Journalistinnen, weibliche Parteimitglieder und so weiter. Lokale Fans, Prostituierte. Wir müssen da wirklich nicht weiter ins Detail gehen, Herr Bauhaus. Gut. Ich denke nur gerade, wenn Herr Guillaume auch eine Liste geführt hat... Guillaume? Guillaume wusste Bescheid über die Neigungen von Herrn Brandt? Ja, als wir zusammen im Zug waren. Herr Guillaume musste mir helfen. Naja. Die Frauen. Auf einmal sind sie das einzige Thema bei meinen Verhören. Aber das wusste doch jeder. Schon immer. Woher das plötzliche Interesse daran? Ich muss Ihnen sicher nicht sagen, wie extrem unangenehm mir das ist. Aber gleich als Nollau sie mir gab, wusste ich habe keine Wahl und muss sie Ihnen zeigen. Also ich war's nicht, Arno. Kein Wort habe ich gesagt. Ich nicht, Chef. Ich nicht. Bei jeder einzelnen Verhandlung mit denen, über was auch immer, Handel, Flüchtlinge, Grenzkontrollen, wissen wir, sie haben das in der Hinterhand. Völliger Quatsch natürlich. Größtenteils, leider. Ziemlich schmeichelhaft eigentlich für einen Mann in meinem Alter. Der Chef weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Wir wollten nicht an seinem Stuhl sägen. Das war nie unsere Absicht. Die Entscheidung liegt natürlich bei dir. Du kannst als Kanzler zurücktreten und Parteivorsitzender bleiben. Oder du kannst auch die Partei aufgeben. Hast du Nollaus Liste gesehen? Ich habe mir keine Einzelheiten gemerkt. Schade. Sie hätten dich amüsiert. Oder du kannst versuchen, weiterzumachen. Was immer du auch entscheidest. Du weißt, ich stehe hinter dir. Wo du immer gestanden hast. Genau da, wo ich immer gestanden habe. Und Helmut neben dir. Wenn du bleiben willst, kannst du dich darauf verlassen, dass wir dich in genau der gleichen Weise unterstützen wie bisher. Schön. Ein paar Freunde zu haben, von denen man weiß, sie ändern sich nie. Soll ich Helmut bitten, dazu zu kommen? So viele Leute mit so unterschiedlichen Ansichten und so vielen verschiedenen Stimmen. Helmut, ich glaube, die Nummer 1 hat eine Entscheidung getroffen. Ich dachte, ich warte, bis du dich selbst entschieden hast. Niemand soll denken, ich habe versucht, dich zu beeinflussen. Ich möchte nur sagen, wie auch immer deine Entscheidung ausfällt... Ich habe deine Unterstützung. Meine uneingeschränkte Unterstützung. Danke. Ich kann mir eine Vorgehensweise vorstellen, bei der ich dir das Außenministerium anbieten kann. Mir was anbieten? Das Außenministerium. Das willst du doch, wenn ich die Regierung umbilde. Das hält Genscher jedenfalls draußen. Ich fange nochmal völlig neu an. Werd Grabert los. Hol jemand anderen als Kanzleramtschef. Verstehe. Du wirst nicht... Nicht was? Ich dachte... Herbert dachte... Ich denke... Selbst die Nummer 1 dachte. Dachte. Ja. Dachte und dachte. entschied sogar. Aber was für eine Stimme aus deinem Mund kommt, weißt du nie mit Sicherheit, bevor sie spricht. Also, ja, natürlich. Nicht mal du. Nein, nur, naja. Wird man kämpfen oder davonlaufen? Wer weiß das, bis er selbst in der Situation ist. Und da ich eure Unterstützung habe, eure uneingeschränkte Unterstützung. Eine andere Möglichkeit sollte ich noch ansprechen. Guillaume könnte auch, naja, Fotos haben. Fotos? Er war professioneller Fotograf. Ja und? Im Zug hatte er das Abteil neben dem Chef. Von den Revolverblättern war natürlich nichts anderes zu erwarten. Ich dachte aber doch, ihr solltet das sehen. Machte Kanzlerspion Pornofotos. Wo kommt das her, Herbert? Keine Ahnung. Habt ihr ihn heute gesehen? Er wirkt wie kurz vor dem Knackpunkt. War bestimmt die ganze Nacht auf. Hat getrunken, geschwankt, gemurmelt von wegen Pistolen und Abgründen. Tut mir leid, Herr Bundeskanzler, dass ich der Überbringer sein muss. So viele Leute, die eifrig mithelfen wollen. Aber woher haben Sie die Geschichte? Von mir nicht, Chef. Die Story nicht und keine Fotos. Das weißt du doch. Herbert, ich habe gar nicht gefragt, wie das Treffen verlief, Freitag mit deinen Freunden in Ost-Berlin. Ergiebig, denke ich. Häftlinge und Familien. Diesmal nicht. Ach ja. Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Lange geplant, wie du weißt. So viel Unterstützung. Du machst den Mund auf, dich zu ergeben. Und eine Stimme sagt, ich denk nicht im Traum daran. Du machst ihn wieder auf und diesmal ist es eine völlig andere Stimme. Sie sagt, das war's. Aus und vorbei. Helmut, ich bin sicher, Herbert wird dich genau so unterstützen, wie er mich immer unterstützt hat. Halt, Willi, halt. Lass uns alle mal einen Moment nachdenken. Ach. Bloß keine Entscheidung überstürzen, die wir alle bereuen könnten. Willi. Nur ruhig. Er wird seine Meinung schon noch ein paar Mal ändern. Einer von uns muss ihm nach, ihn aufhalten, ihn überreden. Ohne Willi schaffen wir es nicht. Die Partei kann ich nicht alleine führen. Sie lieben ihn. In einem hat er recht. Kämpfen oder davonlaufen. Abdrücken oder die Pistole fallen lassen. Keiner von uns weiß das, bis es soweit ist. Wo ist Willi? Ich glaube, ich habe es hingekriegt. Ich habe im Fernsehen meine Geschichte erzählt. Behauptet, wir hätten alle Überprüfungen der Welt vorgenommen. 10-mal vorgenommen. Hab gelogen und gelogen, bis ich es selbst glaubte. Wo ist er? Tritt zurück. Ich wusste es. Oder auch nicht. Gespalten. Weiß nicht, auf welchen von beiden er hören soll. Jemand sollte nachsehen, ob alles mit ihm in Ordnung ist. Doch wohl du. Schon komisch, was? Alle lieben ihn. Aber an keinen kann er sich wenden, keinen auf der weiten Welt. Denn niemand, an den er sich einst gewandt hat, war ich. Ein ihm entgegengestrecktes Gesicht wie all die anderen, zu dem er aus tiefstem Herzen gesprochen hat. Das Gesicht, das immer an seiner Seite war. Das lächelnde Gesicht mit nichts dahinter. Keine geheimen Ambitionen, keine verborgenen Differenzen, keine uneingestandenen Abneigungen. Er hat mich nicht sehr gemocht. Horst Ehmke hat er gesagt, er will mich loswerden. Gesagt hat er es ihm. Aber dann hat er es doch nicht gemacht. Gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 492, Berliner Abgeordnete 22, Zahl der auf Ja lautenden Stimmzettel 267, Berliner Abgeordnete 13, Zahl der auf Nein lautenden Stimmzettel 225, Berliner Abgeordnete 9. Keine Stimmenthaltung, keine ungültigen Stimmen. Mithin sind für den Abgeordneten Helmut Schmidt 267 Stimmen abgegeben worden. Nach Artikel 63 Absatz 2 unseres Grundgesetzes ist zum Bundeskanzler gewählt, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Hauses, das heißt 249 Stimmen, auf sich vereinigt hat. Ich stelle fest, dass der vom Herrn Bundespräsidenten vorgeschlagene Abgeordnete Schmidt die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt hat. Herr Schmidt, ich darf Sie fragen, nehmen Sie die Wahl an? 30 Häftlinge haben wir für dich bezahlt, Günther. Du hast immer wissen wollen, ob es stimmt mit den Häftlingen. Ihr Preis hat sich erhöht. Jetzt kosten sie fast 100.000 DM pro Kopf. 3 Millionen Mark warst du uns wert. 6 Jahre habt ihr gebraucht, um mich zurückzukriegen. Nach Hause. Ich nehme die Wahl an. Denkt er je, dass auch ich meinen kleinen Teil zu all dem beigetragen habe? Der kleine Mann, der sich den großen Mann angesehen hat und erkannte, dass man ihm vertrauen konnte. Manchmal denke ich natürlich an ihn. Sein Sohn hat sich von ihm abgewandt. Sein Vaterland ist verschwunden. Wir sind beide todkrank. Ich sehe, wie er vorbeikommt. Er hat sich verändert. Ich mich auch. Wie alles und jeder. Democracy. Nach dem gleichnamigen Theaterstück von Michael Frayn, aus dem Englischen von Michael Raab. Hörspielbearbeitung Andrea Otte. Willy Brandt, Dieter Laser. Günter Guillaume, Horst Kotterba. Arno Kretschmann, Peter Wilczynski. Horst Emke, Karl Kranzkowski. Reinhard Wilke, Hannes Hellmann. Ulrich Bauhaus, Hans-Jochen Wagner. Herbert Wehner, Jürgen Holz, Helmut Schmidt, Rainer Görnemann, Hans-Dietrich Genscher, Hilmar Eichhorn, Günther Nollau, Udo Schenk, Stimme, Martin Rutenberg, Ton, Dietmar Rützel und Daniel Sänger, Schnitt, Waltraud Gruber, Regieassistenz, Benno Schur, Regie, Iris Drögekamp. Die Journalisten haben mich mitten in der Nacht angerufen, um meine Meinung zu hören. Das Ereignis, auf das wir so lange gewartet haben, war endlich da. Der Staat, dessen Existenz ich anerkannt hatte, verschwand vor unseren Augen. Die Ursache dieses ganzen Leidens, des Kampfes und des Verrats, zerbröselte zu Staub. Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Wir sind geheilt und wieder eins. Eine Zeit lang jedenfalls. Und für eine Weile sind alle glücklich. Den Bau des antifaschistischen Schutzwalls möglich macht. Im Jahre über Grenzübergangspunkte der DDR. Dies ist ein schöner Tag nach einem langen Weg. Bitte? Aber wir finden uns erst an einer Zwischenstation. Wir sind noch nicht am Ende des Weges angelangt. Es liegt noch eine ganze Menge vor uns. Produktion Südwestrundfunk 2006. Dramaturgie Dagmar Schnürer.